Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberziehen. Heute sprechen wir über Thüringen, die Wahl 2024, die, wenn diese Folge erscheint, morgen stattfindet. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ganz viele Thüringer und Thüringerinnen haben, die uns hören, aber falls ihr uns hört, macht keine Scheiße, Glück auf. Hallo, liebes Zeilenende. Immer wenn ich Thüringen höre, singt in meinem Kopf Reinhard Grebe und das ist sehr lästig. Ach ja. Ja, er hat ja zu allen 5 Ostbundesländern etwas gesungen. Zu Berlin ist ihm nichts eingefallen, deswegen hat er da nichts gemacht. Zu Berlin fällt mir auch tatsächlich nie was ein, aber das ist ein anderes Thema. Berlin hat er ja in Brandenburg mitbesungen. Ja. Was ja witzig ist, wusstest du, dass Brandenburg, also der Song Brandenburg, die Eishockey-Tor-Melodie von Berlin ist? Das Berlin, Halleluja Berlin? Ja, das ist die Tor-Melodie für die Eisbären Berlin. Das ist witzig. Ja, gut. Außerdem, also Berlin ist ja, wird ja von Kraftklub besungen. Da muss Reinhard Grebe das auch nicht mehr machen. Die wollen aber auch nicht dahin. Zu Recht. Wobei sie übrigens aus Thüringen sind, nicht aus Böblingen bei Stuttgart. Ja, siehst du, aber ich bin aus Böblingen bei Stuttgart hier live zugeschaltet, um über Thüringen zu sprechen und ja, das ist Konvergenz der Macht oder sowas. Okay, ich stelle dir mal von diesen 38 Fragen, die es in Thüringen gibt, stelle ich auch jetzt dieses Mal 10. Und man muss dazu sagen, dass das eigentlich Interessante ist, wir kommen fast nicht umhin, dass wir vielleicht mindestens eine Schulfrage beantworten müssen, weil in Thüringen sind so viele Themen zum Thema Schule dabei, die da abgefragt werden. Und ja, natürlich, wir wissen beide, wir haben diesen Wahl-O-Maten schon mal durchgeackert. Dementsprechend ist es heute wieder nur eine verkürzte Variante, weil wir den ganzen Quark schon mal durchgemacht haben. Aber du erinnerst dich nicht und das ist gut so. Solange nicht keine Fragen aus meinem Mathe-Abi kommen, ist alles in Ordnung. Kurvendiskussion würde ich noch hinbekommen, aber mit Stochastik und Algebra wird es schwierig. Okay. Du sollst jetzt mal versuchen zu treffen, welche Position die AfD an dieser Stelle hat. Okay. Okay. Das kriege ich hin. Reparaturbonus. Für die Reparatur von Elektrogeräten soll ein Zuschuss vom Land Thüringen, sogenannter Reparaturbonus, garantiert sein. Warte. Ich channel meinen inneren Adolf Hitler. Dagegen. Das total Spannende ist, die AfD hat an der Stelle keine Position. Ja gut, kann man keinen populistischen Stimmenfang mit anstellen, ne? Doch, kann man. Nein. Man muss den ganzen China-Scheiß nicht kaufen, sondern man kann auch den einheimischen Handwerker damit bezahlen, der den eigenen Klump dann wieder repariert. Das ist hochgradig populistisch machbar. Problem ist, dass die AfD-Klientel in der Regel kein Geld hat, um sich mehr als den billigen China-Scheiß zu bezahlen. Und dessen sind sie sich durchaus bewusst. Halt, die AfD ist immer noch eine auch Professorenpartei. Ja, aber mehr so Professoren für Sinologie oder sowas, wo man kein Geld mit verdient. Und da gibt's immer noch die Wirtschaftswissenschaftler drunter. Das ist ja das Schöne, dass die ja damals quasi mit Hans-Olaf Henkel eingetreten sind, aber danach nicht sofort wieder ausgetreten sind. Die gibt's immer noch. Es gibt ja auch Maler und Lackierermeister. Mhm. Es gibt die Wendeschruppen. Poeten. Lehrer. sogar Geschichtslehrer in Thüringen. So, Bundeswehr an Schulen. Die Bundeswehr soll weiterhin Veranstaltungen an Thüringer Schulen durchführen dürfen. Da, warte mal, mein innerer Adolf sagt, dass er sehr dafür ist, dass die Wehrmacht an Schulen Propaganda betreiben darf. Okay, ich hab jetzt die zwei Punkte genannt, an denen die AfD keine Position hat. Also auch da haben sie keine Position. Adolf ist enttäuscht. Es ist ihnen egal. Also kennst du noch NNN? Ja, kenne ich. Extra 3? Ja, kenne ich. Aber also tatsächlich, also mein innerer Adolf sitzt gerade weinend in einer Badewanne mit einer Flasche Chantrey, als er das gehört hat. Gut, also das Spiel wird jetzt natürlich anders. Du sollst jetzt natürlich erraten, was ihre Position ist. Ich stelle dir 9 Fragen, damit es unentschieden ist, damit du quasi gewinnen oder verlieren kannst jetzt noch, weil sonst wird es ja albern, wenn ich 8 Fragen stelle. Gut. Fangen wir mal an mit Sitzenbleiben abschaffen. An Thüringer Schulen soll das Sitzenbleiben generell abgeschafft werden? Ich glaube, der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen, dessen Namen wir hier nicht nennen möchten, steht drauf, dass man reinkommt, dass man, wenn er reinkommt, aufsteht. Deshalb ist er dagegen, dass man das Sitzenbleiben abschafft. Okay, es steht 1-0 für dich. Ja, natürlich. Sitzen bleiben heißt ja auch soziale Auslese und der Volkskörper muss ja Auslese betreiben. Ja, ja. Und wie gesagt, es ist eine Respektlosigkeit, wenn man sitzen bleibt, wenn der Lehrer die Schulklasse betritt. Ja, gut. Was ist die nächste Frage? Ja, ich suche was Schönes raus. Wir reden über die AfD, da gibt es nichts Schönes. Nee, da, wo die AfD ist, kann es nichts Schönes geben. Nee, wir reden über politische Position. Also, die Schuldenbremse, die Begrenzung der Neuverschuldung, Klammer auf Schuldenbremse, Klammer zu, soll in die Thüringer Landesverfassung aufgenommen werden. Scheinbar steht sie da tatsächlich noch nicht drin. Also, mein innerer Adolf murmelt gerade irgendwas von keynesianischer Wirtschaftspolitik, die dafür gesorgt hat, dass er so lange sehr beliebt war und rät deshalb dringend von Schuldenbremsen ab. Und deshalb ist auch die AfD gegen Schuldenbremsen in Landesverfassungen. Ja, aber was ist denn, wenn der Staat sich so hoch verschuldet? Dann wirft man die Geldpresse an. Hast du gerade übrigens Keynes mit den Nazis in einen Topf geworfen? Ja, also mal ganz ernsthaft. Die einzige Episode der deutschen Politik, wo keynesianische Wirtschaftspolitik, also investieren in einer Rezession mit Staatsaufträgen dafür sorgen, dass die Leute in Lohn und Brot stehen, das ist unter den Nazis durchgezogen worden. Machen wir uns da nichts vor. Das mag manche Linke verstören, aber das ist faktisch einfach so. Nach dem Krieg haben wir diese ganzen scheiß Ordoliberalen, Freiburger Schule und sowas wiederbekommen. Ich wollte nur mal fragen. Um jo, mal die große Philosophin Eva Herrmann zu zitieren, es war nicht alles schlecht unter den Nazis. Ja, bloß du darfst nicht vergessen, wir hatten ja auch danach die Frankfurter Schule. Die gab's schon während der Nazi-Zeit. Ja, aber Jürgen Habermas hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass, ja. Jürgen Habermas hat in seinem Leben noch keine einzige Autobahn gebaut. Dass ganz viele Bücher verkauft wurden und keine Sau sie verstanden hatten, dann hat man sich quasi die Zweitliteratur dazu besorgt. Ja. Auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Juri, es steht 2-0 für dich quasi. Es ist dann doch so. Es ist halt ein populistisches Programm. Die KI in der Ermittlungsarbeit. Bei polizeilicher Ermittlungsarbeit soll künstliche Intelligenz, Klammer auf, KI, Klammer zu, eingesetzt werden dürfen. Also Side Note am Rande, dass das Zeilenende sich ja den Einsatz von echter Intelligenz in der Ermittlungsarbeit wünschen würde, aber sie auch nicht bekommt. Mein innerer Adolf findet es total toll, weil dann kann man irgendwelche Schauprozesse viel besser fingieren, weil man alles auf die KI schieben kann, wenn man irgendjemandem was in die Schuhe schieben will. Wenn am Ende das rauskommt, kann man sagen, ja, bedauerlicher Justizirrtum, das war keinesfalls Absicht, sondern das war einfach eine Halluzination der KI. Nee, sie sind dagegen, gegen die Einbindung von KI. Haben die Angst, dass die KI über den Volksverhetzungsparagraf stolpert oder was? Ah, das ist so schön. Ach ja. Gut. Sprechen wir mal über... Beschneidungsanlagen. Was? Das Land soll weiterhin Beschneidungsanlagen in Thüringen fördern. Für Muselmanen oder für Juden? Okay, nee, den Witz hatten wir das letzte Mal schon. Nee, es ging um Beschneiungsanlagen. Das Land soll weiterhin Beschneiungsanlagen für Wintersportstandorte in Thüringen fördern. Der Führer hatte ja auch eine Schwäche für beschneite Berggipfel, deshalb hat er ja auch in Berchtesgaden gesessen. Deshalb sind wir natürlich für Beschneiung. Ernsthaft? Ja. Glaubst du, die AfD will Beschneiung? Ja. Ich glaube, die AfD will beschneit werden. Ja, wollen sie leider. Also zerstört das die Umwelt. So. Dann wollen wir mal über kommunale Kulturangebote sprechen. Oh, also, ganz schwieriges Thema. Der Volkskörper muss ja auch seine eigene Kultur leben können. Also kommunale Kulturangebote sollen vom Land Thüringen stärker finanziell gefördert werden. Ist da die AfD dafür oder ist sie dagegen? Ist doch alles linke Zeckenkultur. Also sind wir... Der Heimatverein Thüringer Rostbratwurst oder sowas? Also der Kulturbegriff der extremen Rechten ist so, dass ich müsste nachschlagen für die komplette Rekonstruktion der Geschichte. Irgendwelche so heimattreue deutsche Jugend und sowas, dieses ganze wirklich extrem rechte Gesöcks, die haben sich überlegt, wir könnten so Sommersonnenwende feiern, ne, wie die guten Germanen das so machen. Blöde ist, Zeitpunkt und Ort ist irgendwie bei der Antifa gelandet. Was haben die gemacht? Die haben ihre Sonnenwendfeier um eine Woche vorverlegt. Und dass ihnen die Ironie dieser ganzen Sache nicht aufgegangen ist, hat mich zum Kopfschütteln gebracht. Na, siehst du mal. Aber ja, wir sind definitiv gegen Kulturförderung, weil diese ganze Kulturförderung, das macht am Ende Claudia Roth und die fördert damit irgendwelche Theaterstücke, wo kleine Kinder auf der Bühne gefickt werden und die Antifa dazu klatscht. Und deshalb schaffen wir das ab. Gut. Es ist, ich suche hier tatsächlich händeringend nach Punkten, die nicht obvious sind übrigens. Also es steht jetzt 3-1, richtig? Ja. Ich habe 3 richtige und eine falsche. Ja. Ich bin nebenbei auf www.makenazisgreatagain.de, um meinen Aufnahmeantrag in die AfD fertig zu machen, weil ich offenbar für den Job geeignet bin. Gut, selbstgenutztes Wohneigentum hatten wir ja vorhin auch schon bei der SPD. Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum soll von der Grunderwerbsteuer befreit sein. Also wenn der Thüringer Wohneigentum in Sachsen erwirbt. Wir reden ja von Wohneigentum vor Ort. Achso, also in Thüringen. Es geht um Thüringer Wohneigentum. Thüringer Wohneigentum erwirbt, den selbst nutzen möchte, soll er dann von der Grunderwerbssteuer befreit sein. Hätte ja sein können, dass das so der Crossover-Moment ist oder so der Cameo-Auftritt von Sachsen in diesem Podcast. Ich finde es ein bisschen witzig, dass es um befreit geht. Nicht, dass die Grunderwerbssteuer reduziert sein soll, sondern befreit. Ja, man kann dann eine von der Grunderwerbssteuer befreite Zone in Thüringen einrichten und das klingt doch fast wie national befreite Zone und deshalb finden wir das ganz gut. Also mit der SPD stimmen, quasi. Die ja. AfD stimmt dann mit der SPD. Ja, ich sag mal so. Also die SPD beruft sich ja immer auf ihre antifaschistische Tradition, dass man die einzigen waren, die im Reichstag irgendwie tapfer dagegen gehalten haben. Sie mögen es dann nicht so sehr, dass sie der Burgfriedenspolitik in Kaiserszeiten zugestimmt haben. Das wollen sie dann immer gar nicht hören. Okay, ja, du hast recht. Auch da will die AfD natürlich... schön die Grunderwerbsteuer, weil Steuern abschaffen ist immer gut. Weniger Staat ist bei den Nazis ja seltsamerweise immer gut, solange es der falsche Staat ist. Also, zu behaupten, dass man den Staat reduziert, ist, also da wird es beim Populismus, ist ja nicht, dass man den Staat reduziert, sondern dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass sie irgendwie von staatlicher Kontrolle befreit werden. Gut. Es sind ja keine Libertären. Also man kann nicht viel Positives über die AfD sagen, aber die meisten von denen sind tatsächlich keine Libertären. Gut, es ist wirklich schwierig. Dorfkirchen, lassen Sie über Dorfkirchen sprechen. Thüringen soll die Sanierung von Dorfkirchen weiterhin finanziell fördern. Ist das schon wieder so ein Ding, dass da so ein Konkordat bei rumkommt am Ende? Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass die Kommunen es selber nicht stemmen können und da schießt das Land dann quasi immer ein bisschen was dazu. Kirchen sind sowieso Privatbesitz, also da muss die Kirche für zahlen. Die Kirche ist reich genug, aber so denkt die AfD nicht. Die AfD denkt, da wird das Christentum verteidigt gegen den Muslimen und deshalb sind wir dafür. Wir sanieren ja. Kirchen. 5-1. Yes! Du erinnerst dich an die Europawahlen? Nein, aber erinnerst du mich bitte nach dieser Podcast-Folge daran, dass ich meinen Bart abrasieren muss, außer an der einen Stelle? Du willst nur den Schnürriss da lassen? Ja. Wahlalter. Jugendliche sollen bei Landtagswahlen in Thüringen ab 16 wählen dürfen. Hat die AfD dazu die positive Position in der Zwischenzeit, weil sie gesehen haben, oh, bei der Europawahl, das hat richtig gerockt, wir sind jetzt eher auf TikTok ganz groß? Oder denken sie sich, na, Thüringen ist noch nicht so weit? Also es ist ja die, thüringische Jugend ist ja schon so no future und schwierig. Es sind ja sowieso nur die Kinder von denen, die sich nie entschieden haben zu gehen und das Elend hinter sich zu lassen, das da Anfang der 90er geherrscht hat. Ich möchte nicht sagen, dass es heute da elendig ist, und deshalb, die sind so verzweifelt, die wählen natürlich am Ende AfD und deshalb sind wir natürlich sehr dafür. Nee, tatsächlich sind sie da dagegen. Also es steht jetzt 2 zu 5. Haben die da so ein massives Problem mit der letzten Generation, dass sie sich das nicht trauen? Nee, ich glaube, die sind einfach kategorisch dagegen, Jugendliche wählen zu lassen. Ich glaube, die waren auch bei der Europawahl dagegen, waren dann allerdings hoch erfreut, dass sie natürlich, ich schreibe der AfD mal einen Brief, dass man das Problem mit den Jugendlichen, ja, die kann man ja auf Linie bringen. Da macht man einfach so eine Organisation, die nennen wir, keine Ahnung, Höcke-Jugend oder so. Und dann können die da alle rein und dann wird da schon für gesorgt, dass die dann auch richtig wählen. Dann kann das schon mit 16 machen. Also. Okay, schauen wir uns mal Überschwemmungsgebiete an. Hochwasserschutz soll in Thüringen vorrangig durch die Ausweisung neuer Überschwemmungsgebiete erfolgen. Haben wir diesen Karlauer beim letzten Mal auch gemacht, dass es keinen Sinn ergibt, Überschwemmungsgebiete auszuweisen, wenn man möchte, dass da was überschwemmt wird? Ja, ich glaube, den haben wir beim ersten Mal auch gemacht. Das ist ein Qualitätszeichen, oder? Ja, weißt du, was für mich die Schwierigkeit ist? Erzähl. Ich kenne Thüringen ja aus zwei Perspektiven. Ich kenne Thüringen aus dem Zug und Erfurt logischerweise dann. Ja. Und ich kenne Thüringen, wenn man mit dem Auto durchfährt. Mhm. Jetzt habe ich da gar nicht so extrem viele Flüsse gesehen in Thüringen. Das ist sehr schön, dass du es ansprichst. Das wäre nämlich meine Frage, du als unser Osteuropa-Korrespondent in diesem Podcast, ob du mich kurz über die Flusslandschaft in Thüringen aufklären könntest. Kurzreferat. Kann ich nicht. Kann ich nicht, aber also ich habe relativ wenig Fluss gesehen. Gibt es sowas wie eine Thüringer Seenplatte? Logischerweise liegt Erfurt an der Ehr, weil es ist die Furt an der Ehr. Es ist wie in Frankfurt die Furt an der Frank. Ich dachte, Frankfurt ist nach dem Würstchen benannt worden. Nee, es heißt doch die Furt von Frank oder bei Frank. Also deswegen Frankfurt am Frank und Erfurt am Ehr. Logisch, oder? Also auf alle Fälle. Um den großen Frankfurter Harry Frankfurt zu zitieren, klingt das für mich nach Bullshit-Philosophie, was du betreibst. Aber wir folgen dem Ganzen mal. Also Erfurt an der Ehr. Ja, ich such dir raus, woran es liegt. Es liegt am Gerarer Flutgraben und was haben wir hier noch? Irgendwas ist hier noch. Gerarer Flutgraben. Was ist denn hier? Was ist denn diese Pfütze hier, die durch Erfurt durchgeht? Kleine Synagoge, große Synagoge, was eine Synagoge? Nochmal irgendwas mit. Ich warte auf den großen Reveal, dass auch Erfurt am Nesenbach liegt. Ah, an der Gera. Ha. Erfurt an der Gera. Hatten die da kein Geld, dass sie sich einen unterschiedlichen Namen für Fluss und Stadt leisten konnten? Wieso? Es gibt doch häufig Flüsse, die an Städten liegen oder andersrum wo, ne? Ja, so häufig ist das jetzt auch nicht. Feuerbach am Feuerbach. Ja, aber der ist ja, den haben sie ja versteckt. Stuttgart am Nesenbach. Zum Beispiel. Wer kennt nicht also Köln an der Köln? So, schauen wir nochmal Thüringen. Haben wir hier große Flusslandschaften. Nee, aber darauf wollte ich raus. Also mein Bild von Thüringen ist eigentlich, dass es sehr hügelig ist. Ja gut. Also Hainich und Co., dann hast du den Thüringer Wald und so weiter. Also es ist eigentlich relativ viel Berg, Wald und Co. Also ja, entsprechend jetzt ist nun auch die Region rund ums Ahrtal eher hügelig und bewaldet. Und die Ahr ist eigentlich auch ein putziges, beschauliches kleines Flüsschen. Ach, ist es? Ja, ja, also so groß ist die gar nicht. Also es ist eigentlich ein sehr friedliches, gemächliches, kleines... Was ist denn das hier? Ach hier, die Rot. Die Claudia, die kenne ich. Es gibt hier einen Fluss, der heißt bis zu einer gewissen Stelle Rot mit TH. Ja. Und ab einer gewissen Stelle dann Rot ohne TH. Also nur Roh. Ja, Gotha an der Rot. Wer kennt's nicht? Ja. Ja. Ja, Gotha kennst du aber, oder? Ja, Gotha, das ist da, wo der Adelsatlas herkommt. Da kann man sich die ganze Inzucht auf Papier anschauen. Ja, und ansonsten hast du ja noch einige andere Sachen. Ach ja, logisch, aber was ist Eisenach? Eisenach liegt doch auch. Eisenach liegt bestimmt an der Ach. Eisenach, wenn ich auch, da sind wir schon ein bisschen... Ach, wenn ich nach Eisenach... Ja, Eisenach, Ander. Ach, na klar, der Hörsel. Wer kennt sie nicht, ne? Die Hörsel, ja. Eisenach an der Hörsel. Gut, wie schaut's nun aus? Sollen Überschwemmungsgebiete vorrangig durch, soll Hochwasserschutz vorrangig durch Ausweisung neuer Überschwemmungsgebiete erfolgen? Die Grünen, unser Volk braucht Raum, da müssen wir Siedlungen schaffen, Hochwasser ist irgendwie, das haben die Grünen erfunden, um kleinen Kindern Angst zu machen, wie den Boogeyman auch, den haben auch die Grünen erfunden übrigens, deshalb sind wir dagegen. Nee, da sind sie tatsächlich dafür. Verrückt. Was ist da falsch gelaufen? Naja, Gebiete ausweisen ist ja immer noch günstiger als irgendwas bauen. Haben die da diesen grünen Walla-Walla-Typen mit den schäbigen Gewändern aus den 80ern wiedergefunden oder was? Hä? Den grünen Walla-Walla in Thüringen? Es gab bei den Grünen mal so eines von den Gründungsmitgliedern, der hatte so lustige Krishna-Gewänder und sowas immer getragen, aber sehr für Blut- und Boden-Ideologie zu haben. Ah, okay. Jetzt verstehe ich überhaupt den. Das ist ja nicht so, dass sich völkischer Nationalismus und Umweltschutz ausschließen. Also der Bauer gut, aber kommen auf seiner Scholle auch und so. Ne? Genau, kommen wir zu 5-3 und zur letzten Frage. Hätte es spannender machen sollen, ne? Nee. Wie gesagt, ich sag ja, die meisten Sachen sind obvious. Eltern sollen sich weiterhin an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in der Kindertageseinrichtung beteiligen müssen. Das ist so das Schöne, das wird die AfD im einen Landesverband so rum und im anderen Landesverband andersrum im Parteiprogramm stehen haben, weil da kann man entweder das kalte Herz des mangelnden Sozialstaats zeigen und hier irgendwie diese CSU-Politik mit Herdprämie und das Kind gehört bei die Mutter oder bei die Mütter, wenn es Alice Weidel ist. Oder man sagt, man muss sie völkisch indoktrinieren, damit die am Ende nicht auf die Idee kommen, dass da Mohammed irgendwie ein gleichwertiger Mensch ist. Weil das muss man denen früh genug beibringen, dass das nicht der Fall ist. Bei der Thüringer AfD, die haben einen Pädagogen an der Spitze. Kosten für die Kinderbetreuung. Wenn es nicht die Eltern tragen, wer trägt es dann? Die Kommune? Die kannst du ja kaum belasten. Ich kann alle belasten, wenn ich das will. Also, ich meine, also die AfD ist an und für sich sehr belastend. Ich glaube nicht, dass die sich solche Gedanken macht, wen sie belasten könnte und wen nicht. Also möchte die AfD an dieser Stelle quasi die Kosten für die Kinderbetreuung den Eltern abnehmen und dem Staat aufhalsen? Quasi kostenfreie Kita? Ich glaube, das ist so ein Frank-Lucke Relikt und die sind dagegen, dass die Gebühren vom Staat übernommen werden, tatsächlich. Also Moment, jetzt doppelte Verneinung. Also sage mir jetzt, du bist dafür oder dagegen. Eltern sollen sich weiterhin an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in der Tage bin ich dafür müssen. Bin ich als Adolf H. aus Thüringen AfD-Wähler dafür? Nee, sie sind tatsächlich dagegen. Das ist das, wo ich sage, alles andere ist obvious. KZ-Gedenkstätten, natürlich sollen die nicht stärker finanziell gefördert werden, laut deren Logik. Natürlich soll das MDR-Programm sich auf Information und Bildung beschränken. Entschuldigung. Und natürlich soll Klimaneutralität nicht drinstehen. Und natürlich sollen auch nicht irgendwie weitere Windkraftgeschiesel. Ich meine, eins hätten wir noch, also 5-4 steht es auf jeden Fall schon mal, du kannst jetzt noch nur noch verlieren. Den habe ich noch. Wer dann? Der Flughafen Erfurt-Weimar soll in Betrieb bleiben, dafür oder dagegen. Na, wir finden Fliegen total töfte. Der Führer muss mit seiner Maschine hier landen können, wenn er wieder Wahlkampf macht. Der Führer und sein Flugzeug hatte wesentlichen Anteil daran, dass die NSDAP stärkste Partei geworden ist. Gut, damals. Ich habe es nochmal versucht. Das ist 6-4. Also nee. Ich habe in Geschichte aufgepasst. Ich sag, also Geschichte wiederholt sich nicht, aber das hat der AfD noch niemand gesagt. Ja, hier ist übrigens auch mehr Flächen des Thüringer Landeswaldes sollen stillgelegt und der natürlichen Entwicklung überlassen werden. Das klingt ja auch so. Ja, warum eigentlich nicht? Also könnte man ja machen. Gegenteil, nee, kann man nutzen, wirtschaftlich. Ja, es ist, ja. Ja, wahrscheinlich haben sie da Angst vor Wölfen. Vielleicht sogar vor Grauen oder so. Vor grauen Wölfen haben die keine Angst. Das sind die einzigen Wölfe, vor denen die keine Angst haben. Ich glaube, da pflegt man eine gewisse Fanfreundschaft. Ja, und was wir jetzt auch natürlich hatten, letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, Realschulabschluss. Mit der Versetzung in die 11. Klasse sollen alle Schülerinnen und Schüler ohne das Ablegen der besonderen Leistungsfeststellung, BLF, den Realschulabschluss erhalten. Da haben wir ja darüber philosophiert, wie es in Baden-Württemberg gehandhabt wurde früher. Und damals war es ja so, dass wir tatsächlich in Deutsch, in der ersten Fremdsprache und in Mathe eine Prüfung ablegen mussten. Und das eigentlich Schlimme ist, wenn meine erste Fremdsprache war eigentlich ja Englisch in der Schule, in der ich angefangen habe, ins Gymi zu gehen, hab dann aber auf eine Schule gewechselt, in der Latein die erste Fremdsprache war. Und dann hat man mich natürlich in Latein in der 10. Klasse drangenommen. Und ja, und da hat der kleine Aushilfstätige gesagt, Thuringia est omnes divisa in partes tres. Thuringia? Ja, Thuringia ist die latinisierte Form von Thüringen. Ja, genau. Ja, tatsächlich. Also es gibt Burschenschaften, die heißen irgendwie Thuringia, schieß mich tot. Ach, Thuringia. Thuringia. Ich habe gerade Thuringia verstanden. Ich dachte, was hat denn das mit dem armen Turin? Was hat denn das mit dem armen Turin zu tun? Haben Sie hier bei unserem Dia-Abend, haben Sie da ein Dia eingesteckt? Uns fehlt das Turin-Dia. Ja, Turin-Dia wäre jetzt logisch. Ich habe von Turin-Dia verstanden. Ja. Ja, das, ja, wir haben in diesem Podcast einfach zu wenig Logik. Das ist mir bewusst. Es tut mir leid, dass ich hier logische Dinge gemacht habe. Ich bitte vielmals um Entschuldigung und gelobe beim nächsten Mal ein produktiverer Teil dieses Volkskörpers, den wir hier darstellen, und zu sein. Mal ernsthaft, ja klar, Burschenschaften in Thüringen ist ja, glaube ich, das Logischste überhaupt. Am Burschenschaften, also das Burschenschaften und logisch in einem Satz finde ich schon gewagt. Nein, nein, ich meine, es ist tatsächlich das Normalste der Welt, dass natürlich logischerweise Thüringen, das Land, wo Eisenach und die Wartburg sind, natürlich auch Heim der Burschenschaften wäre. Also. Wollen wir kurz auf das Wahlergebnis schauen, auf die Prognose, auf die Wahlumfragen? Wollen wir die INSA? Wollen wir Prognose abgeben? Also ich sage, es wird scheiße. Es sieht schon richtig schlimm aus. Max, traust du RTL, also Forsa, oder ist dir lieber Forschungsgruppe Wahlen, die haben am 9.8. oder INSA, die haben am 13.8. oder die neueste aus vom 20.8. jetzt von Forsa? Ich traue niemandem und vor allen Dingen keiner Wahlumfrage, die ich nicht selber gefälscht habe. Wenn ich meine Freunde frage, dann sagt immer keiner von denen, dass die AfD wählt. Die sagen immer, alle hassen die AfD. Also im Grunde sind die Ergebnisse gar nicht so riesig unterschiedlich. Denn überall kommt die CDU auf 21%, überall kommt die AfD auf 30%. Es schwankt bei der BSW zwischen 18% und 19%, womit dann schon 49% quasi für AfD, BSW durch sind. Die Linke kommt auf 15%, 16% oder 13%. Die Grünen sind mit 3% oder 4% raus. Die FDP wird nur einmal erwähnt mit 3%. Alle anderen sind schon Streichergebnisse. Da nimmt man sie schon gar nicht mehr mit rein wegen des statistischen Fehlers. Und die SPD hat 6% oder 7%. Sonstige sind bei 5%, 2% oder 7%, also kannst du es ja ausrechnen. Wenn du 18% BSW hast und 30% AfD, hast du damit schon die Mehrheit im Landtag, die du nicht mehr haben kannst. Dazu kommt noch 7% Sonstige und 4% Grüne, die komplett wegfallen. Heißt, die letzte Chance quasi sind CDU, SPD zusammen 21 plus 7, 28% und die Linke dazu, je nachdem, wie man es handhaben möchte, mal mit 13, mal mit 15%. Das kannst du ja selber ausrechnen, ist nicht schön. Das sind so 42%, 43%. Damit kriegst du halt gar keine Mehrheiten mehr hin. Ja. Das Erstaunliche ist, dass Thomas Kemmerich offenbar immer noch stolz darauf ist, dass er mal kurzzeitig Ministerpräsident von Thüringen war, und obwohl seine Partei mit ihm als Spitzenkandidat 3% holt. Maximal 3%. Maximal 3%. Bei den anderen beiden stehen schon Streichergebnisse da. Also. Weißt du, bei der Diskussion um 5%-Hürde und sowas, da wird ja häufig ins Feld geführt, dass diese Hürde existiert, damit man keine Weimarer Verhältnisse in den Parlamenten hat. Wenn ich mir so die Ergebnisse von potenziellen Verfassungsfeinden, formulieren wir es mal so vorsichtig, anschaue, dann scheint, also können wir auf die 5%-Hürde eigentlich am Ende auch verzichten, weil Weimarer Verhältnisse kriegen wir auch so hin. Naja, also ich sag mal so, sie hatten schon mal mehr Prozent, mit 34 war, glaube ich, das Maximum, aber ja, 30 sind ja jetzt auch schon eine stramme Wucht, ja. Und wenn man jetzt... Also ich meine, wir sprechen hier über eine Partei, also wir müssen freundlich mal daran erinnern, weil da sehr lange nicht dran erinnert worden ist. Wir sprechen hier von einer Partei, wo Funktionäre sich mit reichen Zahnärzten aus Düsseldorf treffen, um irgendwelche Pläne für Deportationen auszuhacken. Ja, aber da sitzt ja auch die Werteunion mit am Tisch. Also. Ja, aber die Werteunion fällt ja noch unter sonstige. Ich Freund muss immer, muss, das ist irgendwie aus der Wahrnehmung wieder so ein bisschen verschwunden. Man muss einfach mal daran erinnern, was für besondere historische Traditionen die AfD eigentlich so pflegt. Ja, ja gut, man muss ja dazu sagen, wir haben ja dieses ganze Experiment ja beim ersten Mal darauf bezogen, dass die Werteunion und die AfD gemeinsame Positionen haben und unterschiedliche Positionen. Und erinnerst du dich noch, bei 38 Positionen, wie viele unterschiedliche gab es? Ich glaube, es ging darum, ich glaube, der einzige wesentliche Unterschied war in der Frage, ob runde Nickelbrillen vom Staat finanziert werden sollen oder nicht. Es waren insgesamt 8 und 2 von diesen 8 Dingen waren die beiden Positionen, die wir auch vorhin besprachen, bei denen die AfD einfach keine Position hatte. Das heißt auf Deutsch, es gibt insgesamt 8 Punkte, an denen die beiden Parteien sich überhaupt nur unterscheiden, und 2 davon sind Punkte, an denen einfach eine von den beiden keine Position hat. Mhm. Also, so viel zum Thema. Da ist aber eine Riesenwelt dazwischen. Nein. Gut, ich mag jetzt gar nicht die große Rede gegen den Faschismus hier nochmal schwingen. Es ist eh Thüringen. Also, du kannst ja einfach die Rede, die du in der Sachsen-Folge gehalten hast, hier nochmal dran schneiden, wenn du möchtest. Ja, wählt einfach keinen Scheiß. Wählt nicht irgendwelche Menschen, die die Demokratie abschaffen wollen, weil dann habt ihr einfach das nächste Mal keine Wahl mehr und wäre ja blöd. Ja, in diesem Sinne, Freunde, wählt keinen Scheiß fällt übrigens auch CDU und SPD und PSW und so, ne? Also. Das kannst du jetzt gleich gerne in deinen Schlussplädoyer schieben. An dieser Stelle von meiner Seite aus, wählt einfach keinen Scheiß in Thüringen. Das ist, schafft die Demokratie nicht ab, sonst habt ihr keine mehr. Und das wäre blöd. In diesem Sinne. Und vor allem, ihr seid ja immerhin, also von wegen Weimarer Verhältnisse. In Weimar gab es ja auch Kultur und so Zeugs. So mit Goethe und kurzzeitig Schiller und die ganzen anderen netten Menschen, die da rumgewendet sind. Klopstock. Ja. An dieser Stelle dann von meiner Seite aus Tschüss, und das Zeilenende liest euch jetzt noch sein liebstes Zitat von Klopstock vor. Tschüss. Schon Klopstock sagte, wählt keinen Scheiß und wählt auch keine Leute, die glauben, staatspolitische Verantwortung in Anführungszeichen sei kein Scheiß. Ciao.